je sais pas. L'équipe life on my couch. On dit dans ce film, mais qui m'inache. Je veux tout mon temps, on ne qu'est pas d'un an. Vous êtes dit qu'elle gagne un vibe. Wie zu knacken ist einfach, weil heute ist Freitag. Und ich hier erzähle, ich fahre ein Maybach. Das macht mich schreifen vom Tanga. Tanzen auf Coca-Lambada. Leg mir ne Line, du Fassada. Leg mir ne Line und ich lasse dich hier Club wie ein Franka. 300 Vers, jedes Kickdown. Wir sind dich aus in der Lire. Was für Ausweichkontrolle, weil ich leichte zu Pico, hab keine Papiere. Ich hab ein Plan mit der Musik, ja. Kann man nicht verdienen, ja, ja, okay. Ja, ja, okay, okay. Heute bin ich am Machen und Gewinn. Klatsch den Arsch des Tripperin, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, ole, ole. Vodka im Meer. Sie stürmt im Bikini den Alpha. Zamora wird immer veganer. 2016 ging alles zu schnell. Darum gib mir bisschen Linie, mein Vater. Audi A7 in Antra. War materialistische Pitchlers in Tanga. Gab die Hundera im Flieger nach Barca. Gewinner sind wir damals dann wieder anders. Die Fragen dran mit der Musik. Ja, kann man nicht verdienen. Ja, ja, okay. Ja, ja, okay, okay. Heute bin ich am Machen und Gewinn. Klatsch den Arsch des Tripperin, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole.